SRF 2 Kultur, es ist 21 Uhr, der Hörspieltermin heute Abend mit dem dritten und letzten Teil von Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung in der Hörspielbearbeitung von Leonhard Koppelmann. Am Mikrofon Susanne Jansson. François, ein Pariser Professor für Literatur in seinen 40ern, ist ausgebrannt, lebensmüde, zynisch und abgeklärt. Und darin gleicht er seinem literarischen Forschungsgegenstand Joris Karl Heusmanns, dessen erst ausschweifendes Leben und die daraus resultierende Lebensunlust den Schriftsteller schließlich ins Kloster trieb und erst in den Armen des katholischen Glaubens zur Ruhe kommen ließ. Als in Frankreich im Jahre 2022, das spielt das Ganze, ein muslimischer Präsident an die Macht kommt und sich das gesellschaftliche und soziale Leben im Lande schlagartig und grundlegend ändert, flüchtet François vor den bürgerkriegsähnlichen Unruhen aufs Land. Wieder nach Paris zurückgekehrt, weigert er sich, an der nun islamisch ausgerichteten Universität weiter zu unterrichten und muss erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Wenig später verstirbt auch sein Vater, seine Geliebte ist sowieso schon zu Beginn der Unruhen nach Israel ausgewandert und so bleibt François völlig alleine zurück. Zu tun hat er auch nichts. Kontakt zu Kollegen und vor allem Studentinnen hat er ja auch nicht mehr. Frauenhintern kann man auf der Straße nun auch nicht mehr betrachten. Und auch die stattliche Rente, die ihm monatlich von der Universität überwiesen wird, die tröstet ihn nur noch wenig, seitdem er weiß, was er verdient hätte, wenn er geblieben wäre. Und genau wie Heusmann sucht François nun Gemeinschaft oder Frieden oder Erfüllung im Kloster. Michel Houellebecqs Unterwerfung, der dritte Teil. Die Abtei von Ligugé. Die quadratische Zelle misst vielleicht 3x3 Meter. Lichtgraue Tapete mit Flechtmuster. Mittelgrauer, ziemlich abgewetzter Teppichboden. Der einzige Schmuck, ein großes Kruzifix aus dunklem Holz oberhalb des schmalen Einzelbettes. Mir fiel sofort auf, dass die Armatur am Waschbecken keine Mischbatterie hatte. Auch entdeckte ich den Rauchmelder an der Decke. Dieses Zimmer ist genau das Richtige für mich. Ich sagte das, obwohl ich bereits jetzt wusste, dass das nicht stimmte. Sein Leben nehmen und es in den Schwitzkasten eines Klosters werfen? Allerdings müsste man wissen, ob der Körper überhaupt imstande ist, eine solche Therapie zu ertragen. Meiner ist empfindlich und anfällig. Gewohnt, spät aufzustehen. Er wird geschwächt, wenn er nicht durch das Blut des Fleisches gestärkt wird. Und Neuralgien quälen ihn, sobald die Essenszeiten sich ändern. Und dann bin ich so sehr an die Zigarette gewöhnt, dass es mir vollkommen unmöglich wäre, auf sie zu verzichten. Und es ist ziemlich sicher, dass man mir in einem Kloster nicht erlauben wird zu rauchen. Wegen solcher Sätze habe ich Heusmanns schon immer geliebt. Ebenso wie wegen jener Passage, in der er erklärt, dass einer der wenigen wahren Freuden des Lebens auf dieser Erde darin bestehe, sich mit einem Stapel Bücher und einem Päckchen Tabak in Reichweite allein in sein Bett zu legen. Aber seinerzeit hat es noch keine Rauchmelder gegeben. Auf einem recht wackeligen Holzschreibtisch lag eine Bibel, ein schmales Bändchen von Don Jean-Pierre Longin über den Sinn des Rückzugs in ein Kloster. Mit dem ausdrücklichen Hinweis, nicht mitnehmen versehen. Sowie ein Informationsblatt, das im Wesentlichen die Zeiten der Messen und Mahlzeiten auflistet. Neben der Messe gab es täglich 6 Gebete. Im Vergleich zu Heusmanns Zeiten hat sich diesbezüglich nichts geändert. Die einzige Erleichterung besteht darin, dass das Nachtgebet, das früher um 2 Uhr nachts stattgefunden hat, auf 22 Uhr vorverlegt worden ist. Bei meinem ersten Aufenthalt habe ich dieses Gebet sehr geschätzt. Es besteht aus langen, tiefsinnigen Psalmen und wird mitten in der Nacht, genau zwischen der Complet, der Tagesschlussandacht und den Laudes, mit denen man den neuen Tag begrüßt, gebetet. Ein Gebet der reinen Erwartung, der allergrößten Hoffnung, ohne dass Grund zur Hoffnung besteht. In den Zeiten, als die Kirche nicht einmal beheizt gewesen war, dürfte dieses Gebet mitten im Winter natürlich keine besonders angenehme Pflicht dargestellt haben. Ich unternahm einen ausgedehnten Spaziergang im Park, wobei ich ziemlich viel rauchte, während ich auf die Vesper wartete, die dem Abendessen unmittelbar vorausging. Die Sonne brachte den Raureif zum Glitzern und tauchte den Stein der Gebäude in helles Licht, das auf dem Laubteppich einen scharlachroten Ton annahm. Wenn ich die Sache jetzt vom spirituellen Standpunkt aus betrachte, so muss ich zugeben, dass ein Aufenthalt in dem Trappistenkloster mich erschreckt. Denn es steht zu befürchten, dass die Trockenheit meiner Seele und mein Mangel an Liebe dort weiter bestehen werden. Was soll ich also in einer solchen Umgebung? Außerdem ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich mich in dieser Einsamkeit, in diesem absoluten Schweigen zu Tode langweile. Und wenn dem so ist, was muss das für ein Leben sein, das darin besteht, in seiner Zelle auf und ab zu gehen und die Stunden zu zählen? Nein. Dafür muss man absolut sicher sein, dass man von Gott besessen ist, dass er in einem wohnt. Der Sinn meines Aufenthalts hier ist mir nicht mehr richtig klar. Gelegentlich deutet er sich leise an, um sich sogleich wieder zu entziehen. Doch mit Heusmanns hatte offenkundig nicht mehr sehr viel zu tun. Im Laufe der folgenden beiden Tage gewöhnte ich mich an die Litanei der Stundengebete. Die innerhalb des Klostergeländes erbaute moderne Kirche war von nüchterner Hässlichkeit. Architektonisch erinnert sie ein wenig an das Einkaufszentrum Superpassy in der Rue de l'Annonciation. Doch war ich kein Ästhet, unendlich viel weniger als Heusmanns, und die einförmige Hässlichkeit der zeitgenössischen sakralen Kunst ließ mich einigermaßen unberührt. Die Stimmen der Mönche sind voller Milde, Hoffnung und Erwartung. Gott, du hast deinem Volk den Messias verheißen, den heiligen und gerechten Spross Davids. Lass uns teilhaben an seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Mach uns bereit, dein Wort aufzunehmen. Hilf uns heute, untadelig vor dir zu leben. Erhalte uns in deiner Liebe, damit wir Erbarmen finden, wenn Christus wiederkommt. Mach uns standhaft bis ans Ende, bis zum Tag der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das alles hätte mir gefallen können, doch als ich wieder in meine Zelle zurückkehrte, nahmen die Dinge für mich eine ungute Wendung. Der Rauchmelder starrt mich mit seinem feindseligen kleinen roten Auge an. Manchmal rauchte ich also am Fenster und musste feststellen, dass sich auch in dieser Beziehung seit Heusmanns Zeiten alles verschlechtert hatte. Die Bahntrasse des TGV läuft 200 Meter Luftlinie entfernt am Park vorbei. Da die Kälte außerdem immer mehr zunahm, musste ich mich nach jedem Aufenthalt am Fenster minutenlang an den Heizkörper im Zimmer schmiegen. Meine Stimmung schlug um. Auch die Prosa von Don Jean-Pierre Langean beruhigte mich kaum noch. Das Leben sollte ein fortwährender Austausch gegenseitiger Liebe sein. Unabhängig davon, ob es einem gerade Prüfungen auferlegt oder Glück schenkt. Nutze also die wenigen Tage, die dir gegeben sind, um diese Fähigkeit zur Liebe auszubilden und dich sowohl in Worten als auch in Taten lieben zu lassen. Thema verfehlt, du Vollidiot. Ich bin allein in meinem Zimmer. Du bist da, um deine Koffer abzustellen und eine Reise zu dir selbst anzutreten. Zu jenem Ursprungsort, an dem die Kraft des Verlangens zum Ausdruck kommt. Mein Verlangen ist doch ganz offensichtlich. Ich will doch nur eine Kippe rauchen, du Vollidiot. Du siehst doch, dass ich da bin. Ist hier mein Ursprungsort. Höre, koste und trinke. Weine und singe. Klopfe an die Pforte der Liebe. Am Morgen des dritten Tages begriff ich, dass ich zurückfahren musste. Bedauerlicherweise zwingen mich völlig unvorhersehbare berufliche Verpflichtungen von buchstäblich unvorstellbarer Tragweite, meinen Weg abzukürzen. Bruder Pierre. Ja, schade. Wir verabschiedeten uns in der Empfangshalle des Klosters voneinander. Wir wünschen uns nur, dass der Weg, den Sie bei uns beschritten haben, ein Weg des Lichts gewesen ist. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Es ist für mich großartig gelaufen. Doch spürte ich in diesem Moment, dass ich wohl ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Robert Rédigé. Von meiner Rückkehr nach Paris erwartete ich nichts Konkretes. Abgesehen von den üblichen Scherereien. Ich warf einen angewiderten Blick in mein Wohnzimmer. Diese Wohnung, in der sich niemand liebt und die niemand liebt. Ich schenkte mir ein großes Glas Calvados ein und sah meine Post durch. Ein Brief von Bastien Lacour. Lacour stand an der Spitze der Edition de la Pléiade. Joris Karl Heusmanns ist infolge eines unerklärlichen Versäumnisses noch nicht in den Edition de la Pléiade vertreten. obwohl er doch zweifelsfrei zum Kanon der Klassiker der französischen Literatur gehört. Lacroux brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass, falls die Veröffentlichung der Werke Heusmanns jemandem anvertraut werden müsste, dieser jemand aufgrund der weltweit anerkannten herausragenden Qualität seiner Arbeiten nur ich sein konnte. Das ist kein Vorschlag, den man ablehnt. Nun, natürlich kann man ablehnen. Das ist aber gleichbedeutend damit, jeder Art von intellektuellem oder sozialem Anspruch zu entsagen. Überhaupt, jeder Art von Anspruch. Völlig problemlos bekam ich 2 Tage später einen Termin mit Bastien Lacroux. Sein Büro war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bewusst altmodisch im 3. Stock über eine steile Holztreppe zu erreichen, mit Blick auf schlecht gepflegte Gärten im Innenhof. Sie würden für die Ewigkeit arbeiten. Es klingt immer ein wenig anmaßend, das zu behaupten, aber es stimmt schon, das ist jedenfalls unser Anspruch. Er selbst war ein Intellektueller der üblichen Sorte, kleine, randlose Brille mit ovalen Gläsern, recht fröhlich, mit sich selbst, der Welt und der Stellung, die er darin bekleidete, zufrieden wird. Robert Rédiger hat es sehr bedauert, dass Sie die Sorbonne verlassen haben nach dem Regierungswechsel, wenn man so sagen darf. Einige ausgezeichnete Hochschullehrer sind geblieben. Andere, ebenfalls ausgezeichnete Hochschullehrer, sind gegangen. Jeden einzelnen dieser Abgänge, darunter den Ihren, hat Rédiger als persönliche Verletzung empfunden. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass Sie mein kleines Projekt akzeptieren. Rief er aus, während er sich die Hände rieb, als hätten wir der gelehrten Welt gerade eine nette Posse gegeben. Wissen Sie, ich hielt es für vollkommen unnormal und bedauerlich, dass ein Mann wie Sie, ein Mann mit Ihrem Niveau, meine ich, auf einmal keine Möglichkeit mehr hat zu lehren, zu veröffentlichen, irgendwas zu tun. Nach diesen letzten Worten, deren Ton, wie er offensichtlich bemerkt hatte, vielleicht etwas zu dramatisch ausgefallen war, erhob er sich unmerklich von seinem Stuhl. Ich lasse Ihnen in den nächsten Tagen einen Vertragsentwurf zukommen. Bevor ich es vergesse, hier ist eine Einladung von Robert, die ich Ihnen dringend überreichen sollte. Wenn Sie Zeit und Lust haben, besuchen Sie mich doch nächsten Mittwoch gegen 17 Uhr. Ich hätte etwas mit Ihnen zu besprechen. Ihr Robert Rédiger, Président Université Sorbonne. Rédiger wohnte in der Rue des Arènes, Numéro 5. Eine der bezauberndsten Straßen im 5. Arrondissement. Er bewohnte ein historisches Stadtpalais. Kommen Sie herein. Sie werden der Butler rein. Trug einen cremeweißen Anzug, die Jacke mit Mao-Kragen. Das erinnert ein wenig an die Kleidung des früheren Diktators Gaddafi. Bitte gedulden Sie sich noch einen Moment. Ich werde Professor Rédiger informieren. Ich wartete so vielleicht 2-3 Minuten, als sich eine der Türen öffnete und ein jugendliches Mädchen in einer tief sitzenden Jeans und einem Hello Kitty T-Shirt den Raum betrat. Ihre offenen, langen, schwarzen Haare fielen ihr über die Schultern. Sie erschrak, als sie mich erblickte. Dann versuchte sie ungeschickt, mit den Händen ihr Gesicht zu verbergen und lief wieder hinaus. Im selben Augenblick erschien Rédiger auf dem oberen Treppenabsatz und kam mit resigniertem Blick zu mir herunter. Das ist Aisha, meine neue Ehefrau. Sie wird sich sehr schämen, weil Sie sie nicht unverschleiert hätten sehen sollen. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Es ist Ihr Fehler. Sie hätte fragen müssen, ob wir einen Gast haben, bevor sie das Foyer betritt. Nun, sie ist mit den Gepflogenheiten des Hauses noch nicht richtig vertraut. Aber das wird schon noch. Ja, sie wirkt noch sehr jung. Sie ist gerade 15 geworden. Rédiger lächelte freundlich. Ein liebenswertes, sehr offenes, fast kindliches Lächeln, das man bei einem so männlich wirkenden Mann überhaupt nicht vermuten würde. Sicher weiß er darum und weiß es einzusetzen. Ich folgte Rédiger in den 1. Stock, bis in ein großes Arbeitszimmer mit Bibliothek. Eine der Wände war komplett mit Büchern zugestellt. Darunter sehr viele alte Ausgaben, vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Rédiger führte mich in eine Ecke, wo Sessel mit abgenutztem rot-weiß gestreiften Stoff um einen großen Beistelltisch mit einer Kupferplatte herumstand. Ich kann Ihnen tatsächlich Tee anbieten, wenn Sie mögen. Ich habe aber auch Alkoholisches. Whisky, Porto, was immer Sie möchten. Und einen ausgezeichneten Meursault. Oh, ich nehme gerne einen Meursault. Ich nahm in einem Sessel gegenüber den hohen Fenstern Platz, die direkt auf die Arène de Lutèce hinausgehen. Oh, beeindruckender Ausblick. Man kann von hier aus das ganze Amphitheater überblicken. Ja. Die Wand gegenüber der Bibliothek bestand aus einem Gitter aus dunklem Holz und daran waren Pflanzentöpfe mit Efeu, Farnen und wildem Wein befestigt. Das Blattwerk reichte von der Decke bis zum Boden und schlängelte sich um gerahmte Bilder, von denen die einen kalligrafierte Koranverse waren und die anderen großformatige Fotos des Weltalls. Galaktische Sternenhaufen, Supernovas, Spiralnebel. Ich will die Karten offen auf den Tisch legen, zumal Sie es ja schon begriffen haben. Ich möchte Sie davon überzeugen, Ihren Lehrauftrag an der von mir geleiteten Université Paris-Sorbonne wieder aufzunehmen. Die Tür öffnete sich und herein kam eine etwa 40-jährige, kleine, rundliche Frau. Malika, meine erste Frau. Die ein Tablett trug, auf dem kleine, warme Teigtaschen und ein Eiskübel mit der versprochenen Flasche Merceau standen. Es scheint heute Ihr Schicksal zu sein, lieber François, meinen Frauen zu begegnen. Ich habe sie geheiratet, als ich noch in Belgien lebte. Ich stamme von da. Ich bin übrigens immer noch Belgier. Habe mich nie einbürgern lassen, obwohl ich seit mittlerweile 20 Jahren in Frankreich bin. Die kleinen Teigtaschen waren noch warm. Sie schmeckten vorzüglich. Würzig, aber nicht so sehr. Ich schmeckte Koriander heraus. Und der Wein war überwältigend. Ich spreche ganz offen zu Ihnen. Mit Ausnahme von Gignac ist es mir bisher tatsächlich nicht gelungen, mich der Mitarbeit wirklich angesehener Hochschullehrer von internationalem Format zu versichern. Gut, das ist alles andere als dramatisch. Die Universität ist gerade erst neu gegründet worden. Aber Tatsache ist auch, dass ich bei unserem Gespräch eher der Bittsteller bin, ohne dass ich Ihnen etwas Besonderes anbieten könnte. Nun ja, in finanzieller Hinsicht kann ich Ihnen schon einiges anbieten, wie Sie wissen, und letztendlich ist das auch nicht ganz unbedeutend. Doch in intellektueller Hinsicht bringt dieser Posten an der Sorbonne im Moment eher weniger Renommee ein. Aber Sie brauchen nur einfache Vorlesungen zu halten. Vorlesungen im großen Hörsaal für die Studenten im ersten und zweiten Jahr. Die Betreuung der Doktoranden, ich weiß, dass sie anstrengend ist, ich habe das selbst lange genug gemacht, bleibt Ihnen erspart. Dienstrechtlich habe ich diesbezüglich absolut freie Hand. Rédigé verstummte kurz, um einen ersten Schluck Merceau zu nehmen, während ich mir schon ein zweites Glas genehmigte. Ich hatte mich noch nie in einem solchen Maße begehrt gefühlt. Und doch verspürte ich kein besonderes Bedürfnis mehr nach meiner alten Stelle. Es erfüllt mich vollständig, mich gegen 4 Uhr nachmittags mit einer Stange Zigaretten und einer Flasche Hochprozentigem ins Bett zu legen und ein wenig zu schmökern. Obwohl ich natürlich zugeben musste, dass ich an diesem Lebenswandel sterben würde. Bald sterben würde. Unglücklich und allein. Habe ich Lust, bald unglücklich und allein zu sterben? Im Grunde nicht besonders. Ich steckte mir unmittelbar nacheinander 2 der inzwischen lauwarmen Teigtaschen in den Mund. Die Sonne verschwand hinter den Zuschauerrängen. Die Arenen waren jetzt in Dunkelheit getaucht. Hier haben vor ungefähr 2000 Jahren tatsächlich Kämpfe zwischen Gladiatoren und Raubtieren stattgefunden. Ich leerte mein Glas und schenkte mir ein drittes ein. Es gibt jedoch eine Bedingung. Wie? Eine Bedingung, die alles andere als unerheblich ist. Ich muss zum Islam konvertieren. Ja. Rédigé sah mich wieder mit seinem strahlenden, kindlich arglosen Lächeln an. Sie sind nicht katholisch. Nein. Das hätte ein Hindernis sein können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie ein überzeugter Atheist sind. Echte Atheisten gibt es im Grunde genommen nur wenige. Glauben Sie? Ich hatte im Gegenteil den Eindruck, als sei der Atheismus in der westlichen Welt sehr stark verbreitet. Meiner Meinung nach nur oberflächlich. Die einzigen wahren Atheisten, die mir begegnet sind, waren Rebellen. Ihnen reicht es nicht festzustellen, dass es keinen Gott gibt. Sie lehnten seine Existenz grundweg ab. So wie Bakunin, der sagte, selbst wenn Gott existierte, müsste man ihn loswerden. Letztlich waren es dann eher Atheisten vom Typ Kirillow. Sie lehnten Gott ab, weil sie den Menschen an seine Stelle setzen wollten. Sie waren Humanisten. Sie hatten eine hohe Vorstellung von der menschlichen Freiheit, der menschlichen Würde. Ich vermute, Sie erkennen sich auch in diesem Porträt nicht wieder. Fest steht, dass die meisten Menschen ihr Leben leben, ohne sich allzu sehr mit solchen Fragen zu beschäftigen. Denn sie erscheinen ihnen zu philosophisch. Sie denken nur darüber nach, wenn Sie mit einer dramatischen Situation konfrontiert sind. Einer schweren Krankheit, dem Tod eines Angehörigen. Das gilt zumindest für den Westen. Überall sonst auf der Welt sterben und töten die Menschen, führen sie blutige Kriege im Namen solcher Fragen. Und das seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Die Menschen bekämpfen sich wegen metaphysischer Fragen. Nicht wegen irgendwelcher Wachstumsraten oder der Aufteilung von Jagdrevieren. Also in Wahrheit hat der Atheismus nicht einmal im Westen eine solide Grundlage. Ja, aber unsere Gesellschaft basiert immerhin auf der Wissenschaft. Und die größten Wissenschaftler waren gläubig. Nehmen Sie Isaac Newton. Er hat die letzten Jahre seines Lebens mit Studien zur Bibelexegese verbracht. Einstein war ebenfalls kein Atheist. Als er Bohr entgegnete, Gott würfelt nicht, hat er nicht gescherzt. Es war für ihn unvorstellbar, dass die Gesetze des Universums vom Zufall bestimmt würden. Das Argument vom Uhrmachergott, das Voltaire für unwiderlegbar hielt, ist immer noch genauso stark wie im 18. Jahrhundert. Es hat sogar in dem Maße an Stichhaltigkeit gewonnen, in dem die Wissenschaft eine immer engere Verbindung zwischen der Astrophysik und der Quantenmechanik hergestellt hat. Ist es im Grunde genommen nicht lächerlich, wenn diese mickrige Kreatur, die auf einem unbedeutenden Planeten in einem Seitenarm einer ganz gewöhnlichen Galaxis lebt, sich auf seinen Beinchen aufrichtet und verkündet, es gibt keinen Gott. Aber verzeihen Sie mir, ich schweife ab. Nein, nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich finde es wirklich interessant. Ich wurde langsam ein bisschen besoffen. Ein Blick auf die Flasche Merceau bestätigte, dass sie leer war. Es stimmt. Mein Atheismus fußt auf keiner soliden Grundlage. Es wäre anmaßend von mir, das zu behaupten. Anmaßend, ja. Das ist das treffende Wort. In seinem Kern ist dem atheistischen Humanismus ein ungeheurer Hochmut, eine ungeheure Arroganz zu eigen. Die ganze intellektuelle Debatte des 20. Jahrhunderts hat sich auf einen Widerstreit zwischen dem Kommunismus, sagen wir der Hardcore-Variante des Humanismus, und der liberalen Demokratie, seiner weichen Variante, beschränkt. Das war jedoch furchtbar eindimensional. Ich glaube, ich wusste, seit ich 15 war, dass die Rückkehr der Religion, von der man damals zu sprechen anfing, unvermeidlich war. Meine Familie war eher katholisch, sodass ich mich naturgemäß zunächst dem Katholizismus zugewandt habe. Und von meinem ersten Studienjahr an habe ich mich der identitären Bewegung angenähert. Es klopfte an der Tür und herein kam wieder Malika in den Händen ein weiteres Tablett mit einer Kaffeekanne, zwei Tassen und einem Teller Baklava mit Pistazien sowie Brioats. Dazu eine Flasche Bucha und zwei kleine Gläser. Redigé schenkte uns Kaffee ein. Er war bitter, sehr stark und half mir wieder etwas klarer zu denken. Ich habe aus den Aktivitäten in meiner Jugendzeit nie einen Hehl gemacht. Und keiner meiner jetzigen Freunde hat nie auch nur daran gedacht, sie mir vorzuwerfen. Es erschien ihnen vollkommen normal, dass ich mich bei meiner Suche nach einem Weg, dem atheistischen Humanismus zu entkommen, als erstes meiner eigenen abendländischen Tradition zuwandte. Abgesehen davon waren wir weder Rassisten noch Faschisten. Ja, im Grunde schon, um ganz ehrlich zu sein. Einige Identitäre waren zumindest nicht weit davon entfernt, aber ich auf keinen Fall, niemals. Die Faschismen erschienen mir schon immer als ein gespenstischer, albtraumartiger und falscher Versuch, toten Nationen wieder Leben einzuhauen. In Redigés Augen waren die europäischen Nationen ohne das Christentum nichts mehr als ein Körper ohne Seele. Zombies. An einem Tag, genau gesagt am 30. März 2013, geriet für mich alles in Bewegung. Ich erinnere mich, dass es das Osterwochenende war. Ich lebte damals in Brüssel und hin und wieder habe ich in der Bar des Metropol ein Glas getrunken. Mir hat der Jugendstil schon immer gefallen. In Prag und Wien gibt es herrliche Sachen. Und auch in Paris und London stehen einige interessante Gebäude. Aber ob nun zu Recht oder zu Unrecht, für mich war das Hotel Metropol in Brüssel der Gipfel der Jugendstilarchitektur und insbesondere dessen Bar. Am Morgen des 30. März ging ich zufälligerweise an der Bar vorbei und bemerkte ein kleines Plakat, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass die Bar des Metropol noch an diesem Abend endgültig schließen würde. Ich war verblüfft. Ich fragte die Kellner. Sie bestätigten es. Die Gründe für die Schließung kannten sie aber nicht genau. Zu erkennen, dass man bis gerade eben in diesem Meisterwerk des Jugendstils Sandwiches und Biere, Wiener Schokoladenspezialitäten und Sahnetörtchen bestellen konnte, dass man sein alltägliches Leben in einer von Schönheit geprägten Umgebung leben konnte und dass all dies verschwinden würde auf einen Schlag und mitten in der Hauptstadt Europas. Ja, in genau diesem Augenblick habe ich es begriffen. Europa war bereits an sich selbst zugrunde gegangen. Ja. Als Leser von Heusmanns hat sie doch sicher ebenso wie mich sein ausgeprägter Pessimismus, seine fortwährende Verwünschung der Mittelmäßigkeit seiner Zeit erbost. Lebte er doch in einer Epoche, in der die europäischen Nationen ihre Blütezeit erlebten, an der Spitze riesiger Kolonialreiche standen und die Welt beherrschten. In einer ausgesprochen glanzvollen Epoche, und zwar sowohl aus technologischer, die Eisenbahn, das elektrische Licht, das Telefon, der Phonograph, die Stahlkonstruktion von FL, als auch aus künstlerischer Sicht. Hier gibt es, ob in der Literatur, der Malerei oder der Musik, viel zu viele große Namen, als dass ich sie alle nennen kann. Er hat zweifelsfrei recht. Und selbst unter dem beschränkten Blickwinkel der Lebenskunst ist der Verfall beträchtlich. Während ich eine Baklava nahm, die mir Redigé anbot, erinnerte ich mich an ein Buch, das ich einige Jahre zuvor gelesen hatte und das sich mit der Geschichte der Bordelle beschäftigte. Im Bildteil des Werkes war der Prospekt eines Pariser Bordells in der Belle Époque abgebildet. Ich war regelrecht erschüttert, dass mir einige der von Mademoiselle Hortense aufgelisteten sexuellen Spezialitäten absolut nichts sagten. Was ist die Reise ins gelbe Land? Oder was soll man sich nur unter russischer Zarenseife vorstellen? Die Erinnerung an manch sexuelle Praktiken war mithin innerhalb eines Jahrhunderts aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. So wie bestimmte handwerkliche Techniken verschwinden, etwa diejenigen der Holzschuhmacher oder der Glöckner. Was soll also der Idee vom Niedergang Europas widersprechen? Dieses Europa, das der Gipfel der menschlichen Zivilisation war, ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten an sich selbst zugrunde gegangen. In ganz Europa hat es dann anarchistische und nihilistische Bewegungen gegeben, den Aufruf zu Gewalt, die Ablehnung jedes moralischen Gesetzes. Und ein paar Jahre später wurde im durch nichts zu rechtfertigenden Wahnsinn des Ersten Weltkrieges allem ein Ende gemacht. Freud hat sich in dieser Hinsicht ebenso wenig getäuscht wie Thomas Mann. Wenn sich Frankreich und Deutschland, die beiden fortschrittlichsten, zivilisiertesten Nationen der Welt, dieser unsinnigen Schlechterei hingeben konnten, dann bedeutete das, dass Europa tot war. Ich habe also den letzten Abend bis zur Schließung im Metropol verbracht. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen und auf meinem Weg durch halb Brüssel bin ich am Viertel mit den EU-Institutionen vorbeigelaufen. Dieser düsteren, von Elendsquartieren umgebenen Festung. Am nächsten Tag bin ich zu einem Imam in Zaventem gegangen und am übernächsten Tag, dem Ostermontag, habe ich in Gegenwart von ungefähr 10 Zeugen die rituelle Formel für die Konversion zum Islam gesprochen. Ich bin mir nicht sicher über die entscheidende Rolle des Ersten Weltkriegs. Natürlich war er eine unverzeihliche Schlechterei. Aber schon der deutsch-französische Krieg von 1870 war ziemlich absurd. Jedenfalls beschreibt Heusmanns ihn so und hatte schon jede Form von Patriotismus deutlich spürbar entwertet. Die Nationen insgesamt sind nichts als eine mörderische Absurdität. Und nachdem alle Menschen dies schon zuvor irgendwie geahnt hatten, wurde es für sie ab 1871 sehr wahrscheinlich zu einer Gewissheit. Denn daraus entsprangen der Nihilismus, der Anarchismus und der ganze andere Dreck. Der Park der Arène de Lutèce lag jetzt in völliger Dunkelheit und auch die letzten Touristen waren verschwunden. Die wenigen Straßenlaternen verbreiteten auf den Zuschauerrängen ein schummriges Licht. Bestimmt glaubten die Römer, ihre Kultur würde ewig währen. Und das noch unmittelbar vor dem Untergang ihres Reiches. sind sie auch an sich selbst zugrunde gegangen. Rom war eine brutale Kultur, extrem fähig auf militärischer Ebene und obendrein eine grausame Kultur, in der dem Volk zur Zerstreuung tödliche Kämpfe zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Raubtieren dargeboten wurden. Gab es bei den Römern einen Wunsch zu verschwinden? Eine verborgene Schwachstelle? Redigé schenkte mir ein Glas Buchar ein und reichte mir noch einmal das Tablett mit dem Gebäck. Ich rede wirklich viel zu viel. Es ist spät. Ich sollte Sie jetzt vielleicht besser alleine lassen. In Wahrheit verspürte ich überhaupt keine Lust zu gehen. Warten Sie. Redigé erhob sich, ging zu seinem Schreibtisch und kam mit einem schmalen, von ihm verfassten Bändchen zurück, das in einer illustrierten Taschenbuchreihe erschienen war. 10 Fragen zum Islam. Natürlich ist es furchtbar schematisch, aber Sie werden das zumindest schnell gelesen haben. Der Mond, der am Nachthimmel aufgegangen war, erleuchtete die Zuschauerränge der Arena hell. Sein Licht schien jetzt deutlich stärker als das der Laternen. Ich bemerkte, dass auch die Bilder mit den Koranversen und den Galaxien an der mit Pflanzen behängten Wand von kleinen Strahlern angeleuchtet wurden. Sie leben in einem sehr schönen Haus. Ja, es hat mich Jahre gekostet, es zu bekommen. Es war wirklich nicht einfach, das dürfen Sie mir glauben. Redigé lehnte sich in seinem Sessel zurück und zum ersten Mal, seit ich dort war, hatte ich den Eindruck, dass er wirklich gelöst war. Es erfüllt jede Minute meines Lebens mit einem Glücksgefühl, in dem Haus zu leben, in dem Dominique Ory Geschichte der O geschrieben hat. Zumindest in dem Haus, in dem der Geliebte lebte, um dessen Liebe willen sie dieses Buch geschrieben hat. Es ist ein faszinierendes Buch, finden Sie nicht auch? Im Prinzip hatte Geschichte der O alles, um mir zu missfallen. Das Ganze ist ungeheuer kitschig. Die Wohnung auf der Ile Saint-Louis, die Stadtvilla auf dem Faubourg Saint-Germain, Sir Stephen, das alles geht einem unheimlich auf den Wecker. Und trotzdem durchzog das ganze Buch eine Leidenschaft, ein Zauber, der alles andere vergessen lässt. Es ist die Unterwerfung. Der nie zuvor mit dieser Kraft zum Ausdruck gebrachte, grandiose und zugleich einfache Gedanke, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der absoluten Unterwerfung besteht. Ja, das ist ein Gedanke, bei dem ich zögere, ihn meinen Glaubensbrüdern ohne weiteres darzulegen, die ihn möglicherweise für blasphemisch halten könnten. Aber für mich besteht eine Verbindung zwischen der unbedingten Unterwerfung der Frau unter den Mann, wie sie in der Geschichte der O beschrieben wird, und der Unterwerfung des Menschen unter Gott, wie sie der Islam anstrebt. Sehen Sie, der Islam akzeptiert die Welt. Er akzeptiert sie als Ganzes. Er akzeptiert die Welt, wie sie ist, um mit Nietzsche zu sprechen. Für den Buddhismus ist die Welt Dukkha, Mangel, Leiden. Auch das Christentum hegt ihr gegenüber große Vorbehalte. Wird Satan nicht als der Fürst dieser Welt bezeichnet? Für den Islam hingegen ist die göttliche Schöpfung vollkommen. Sie ist ein absolutes Meisterwerk. Was ist der Koran letztlich anderes als eine sehr lange schwärmerische Lobeshymne? Ein Lob des Schöpfers und der Unterwerfung unter seine Gesetze. Für gewöhnlich empfehle ich Menschen, die sich dem Islam nähern möchten, nicht als erstes die Lektüre des Koran. Außer natürlich, sie wollen sich die Mühe machen, Arabisch zu lernen, um sich in den Originaltext zu vertiefen. Ich empfehle ihnen vielmehr, sich die Lesung der Suren anzuhören und sie nachzusprechen, ihren Rhythmus, ihren Odem zu fühlen. Der Islam ist die einzige Religion, die in der Liturgie die Verwendung von Übersetzungen verboten hat, weil der Koran vollständig aus Rhythmen, Reimen, Refrains, Assonanzen besteht. Er beruht auf der Idee, der Grundidee der Poesie, einer Einheit von Klang und Sinn, die es ermöglicht, die Welt zu erzählen. Kurz musste ich an Redigés Lebensstil denken. Eine 40-jährige Ehefrau für die Küche, eine 15-jährige für andere Dinge. Zweifellos hat er noch eine oder zwei Ehefrauen im Alter dazwischen. Belgien. Jetzt regierte auch in Belgien eine muslimische Partei, während es die flämische und die wallonische nationalistische Partei, die in ihren Regionen jeweils die mit Abstand stärksten politischen Gruppierungen waren, nie geschafft haben, sich zu verständigen oder auch nur ernsthafte Gespräche miteinander zu führen, konnten sich die flämische und die wallonische muslimische Partei auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Religion mühelos auf ein Regierungs... In England, Holland und Deutschland sind nationale muslimische Parteien bereits Teil von Regierungskoalitionen, aber Belgien ist nach Frankreich das zweite Land, in dem die muslimische Partei eine Mehrheit... Monsieur le Président hat der muslimischen Partei Belgien sofort zum Wahlsieg gratuliert. Die Biografie ihres Generalsekretärs Raymond Stouvenens wies eine interessante Gemeinsamkeit mit derjenigen Rédigés auf. Er war ebenso in der identitären Bewegung aktiv, in der er einen hohen Posten bekleidete, bevor er zum Islam konvertierte. Rédigé selbst wurde eine Woche später im Rahmen einer kleinen Umbildung der Ministerien auf den Posten eines Staatssekretärs für das Universitätswesen berufen, den man bei dieser Gelegenheit wieder eingerichtet hatte. Ben Abbes bedankt sich bei seinen Getreuen. Die Verhandlungen über einen bevorstehenden Beitritt Marokkos zur Europäischen Union sind aktuell wieder aufgenommen worden und es ist ein Zeitplan für die Aufnahme der Türkei erstellt worden. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch Algerien und Tunesien zu Sondierungsgesprächen eingeladen werden. Ich dachte jetzt oft an das zurück, was mir Alain Tanner zu den internationalen Ambitionen des neuen Präsidenten gesagt hatte. Der Wiederaufbau des römischen Imperiums ist bereits in vollem Gange. Widerspruch. Ein Azorentief hatte Frankreich erreicht. In der Luft lag eine leichte, irgendwie frühlingshafte Feuchtigkeit, eine Andeutung milderer Temperaturen. Noch im letzten Jahr hätte man bei solchen Witterungsbedingungen die ersten kurzen Röcke gesehen. Durtal ging zur Kapelle, trat ein und kniete vor dem Altar der heiligen Jungfrau nieder. Doch sogleich überfiel ihn eine unbezähmbare Lust zur Gotteslästerung. Er wollte unbedingt die heilige Jungfrau beleidigen. Er hatte das Gefühl, es würde ihn mit einer bitteren Freude, einer übersteigerten Wollust erfüllen, sie zu beschmutzen. Aber nach und nach überfiel ihn eine unerklärliche Ahnung einer Gefahr, die ihn bedrohte. Wie ein Tier, das einen verborgenen Feind wittert, blickte er vorsichtig in sich hinein und nahm schließlich einen schwarzen Punkt am Horizont seiner Seele wahr. Und plötzlich dehnte sich dieser Punkt aus, ohne dass er Zeit gehabt hatte, sich zu erkennen und sich der Gefahr bewusst zu werden, die er kommen sah, und überzog ihn mit Dunkelheit. Es wäre ein Fehler, den Widerspruch den Heusmanns zwischen den fleischlichen Gelüsten und der Strenge des Klosterlebens konstruierte, eine allzu große Bedeutung beizumessen. Denn dahinter verbirgt sich vor allem ein für seine Epoche typisches Klischee, das auch mit der Notwendigkeit zusammenhing, einen Skandal zu verursachen, die Bourgeois zu schockieren und ganz bestimmt auch damit die Karriere voranzubringen. Die Keuschheit ist kein Problem, sie ist es nie gewesen. Für Heusmanns ebenso wenig wie für jeden anderen. Und mein kurzer Aufenthalt in Ligugé hat mir das nur zu gut bestätigt. Setzt man einen Mann erotischen Reizen aus, mögen sie auch noch so standardisiert sein. Tiefe Ausschnitte und Miniröcke funktionieren immer. Tetas y culo, wie es bei den Spaniern sehr anschaulich heißt, empfindet er sexuelles Verlangen. Entfallen diese Reize, empfindet er dieses Verlangen nicht mehr. Und innerhalb weniger Monate, manchmal sogar nur weniger Wochen, verliert er sogar jede Erinnerung an die Sexualität. In Wahrheit hat es den Mönchen nie auch nur das geringste Problem bereitet. Seitdem die neue islamische Regierung dafür gesorgt hatte, dass die Kleidung der Frauen gesitterter wurde, spürte auch ich, wie mein Verlangen allmählich nachließ. Manchmal vergehen ganze Tage, ohne dass ich daran denke. Ich machte mir wie besessen Notizen für einen Artikel, den ich zu schreiben gedachte. Nicht nur der Sex hatte für Heusmanns jemals die Bedeutung, die er ihm unterstellte, sondern dasselbe gilt mit Sicherheit auch für den Tod. Die existenziellen Ängste spielten für ihn keine Rolle. Was ihn an der berühmten Kreuzigung von Grünewald so sehr bewegt hat, ist nicht die Darstellung des Todeskampfes Christi, sondern die seiner körperlichen Qualen, womit Heusmanns auch in diesem Punkt allen anderen Menschen gleicht. denen ihr eigener Tod im Allgemeinen mehr oder minder gleichgültig ist. Ihre einzige wirkliche Sorge besteht darin, der körperlichen Qual so weit wie möglich zu entkommen. Oma. 10 Fragen zum Islam. Ist in der Tat ein einfaches, sehr klar gegliedertes Buch. Wie die meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch, übersprang ich die Kapitel, in denen es um die religiösen Pflichten, die Säulen des Islam und das Fasten ging, um direkt zu Kapitel 7 zu springen. Warum Polygamie? Der Schöpfer betreibt bei den Lebewesen deren natürliche Auslese. Durch sie erlangen die beseelten Geschöpfe ihr Höchstmaß an Schönheit, Vitalität und Kraft. Für alle Tiergattungen, zu denen auch der Mensch gehört, gilt dasselbe Gesetz. Nur einzelne Individuen sind dazu bestimmt, ihren Samen zu übertragen und die nachfolgende Generation zu zeugen, von der wiederum eine unendliche Zahl von Generationen abhängt. Wenn manche Männchen nun in den Genuss mehrerer Weibchen kommen, müssen andere zwangsläufig darauf verzichten. Man darf das aber nicht als abartigen Effekt der Polygamie ansehen. Im Gegenteil, es ist nachgerade ihr eigentliches Ziel. Denn auf diese Weise wird sich dann das Schicksal der Gattung vollenden. Das Thema des weitaus unverfänglicheren Kapitel 8 lautete Ökologie und Islam und bot Rediger die Möglichkeit, nebenbei auf die Halal-Ernährung einzugehen. Für ihn so eine Art bessere Bio-Nahrung. In diesem Buch, das offensichtlich für ein sehr breites Publikum gedacht war, machte Rediger zahlreiche Konzessionen an eine humanistisch geprägte Leserschaft. In Artikeln von Magazine, die einem kleineren Leserkreis vorbehalten waren, wie beispielsweise der Revue d'études palestinienne oder UMA, legte sich Rediger deutlich weniger Zurückhaltung auf. So warf Rediger in einem Artikel die Frage auf, ob der Islam dazu berufen sei, die Welt zu beherrschen, um sie am Ende zustimmend zu beantworten. Die abendländischen Kulturen sind so offensichtlich dem Untergang geweiht, dass man sich ihnen kaum noch widmen muss. Ebenso wie sich der liberale Individualismus notwendigerweise durchgesetzt hat, solange er sich darauf beschränkte, mittelgroße Strukturen wie Parteien, Verbände oder Kasten aufzulösen, hat er zwangsläufig seine endgültige Niederlage besiegelt, als er die Kernstruktur der Gesellschaft, die Familie und damit den Bestand der Bevölkerung angriff. Hierauf folgt logischerweise das Zeitalter des Islam. Die fehlende Neugier der Journalisten ist für Intellektuelle wirklich ein Segen. Sonst würden ihm diese Artikel sicher ein paar Unannehmlichkeiten einbringen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Sehr viele Intellektuelle haben im Laufe des 20. Jahrhunderts Stalin, Mao oder Pol Pot unterstützt, ohne dass ihnen das jemals ernsthaft zum Vorwurf gemacht worden wäre. Der Intellektuelle an sich muss nicht verantwortlich sein. Das liegt nicht in seinem Wesen. Geradezu nietzscheanisch war seine sarkastische Feindseligkeit gegenüber dem Christentum. Der Begründer des Christentums hat sich gerne in der Gesellschaft von Frauen aufgehalten. Und das merkt man auch. Wenn der Islam also das Christentum verachtet, dann gibt es dafür 1000 Gründe. Aber zuallererst, dass der Islam wahre Männer voraussetzt. Ja, die Idee der Göttlichkeit Christi ist der grundlegende Irrtum, der unausweichlich zum Humanismus und zu den Menschenrechten führt. Die Aufgabe des Islam besteht also zuvörderst darin, die Welt zu reinigen, indem er sie von der schädlichen Lehre der Inkarnation befreit. Im Zentrum seiner Argumentation stand aber ein radikaler Anti-Individualismus. Der Kommunismus war ein erster Versuch, den liberalen Individualismus zu bekämpfen. Aber Trotzki hat letztendlich gegenüber Stalin recht behalten. Der Kommunismus hätte nur unter der Bedingung einer weltweiten Verbreitung triumphieren können. Dieselbe Regel gilt für den Islam. Er muss universal sein, oder er ist gar nicht. Rediger empfand es als tragisch, dass eine irrationale Feindseligkeit dem Islam gegenüber die Identitären daran hinderte, zu erkennen, dass sie in den wesentlichen Punkten im völligen Einklang mit den Moslems waren. Was die Ablehnung des Atheismus und Humanismus angeht, die notwendige Unterwerfung der Frau und die Rückkehr des Patriarchats, ihr Kampf ist in jeder Hinsicht derselbe. Und dieser Kampf, der für den Beginn der neuen Etappe einer organischen Kultur notwendig ist, ist heute nicht mehr im Namen des Christentums zu führen, sondern im Namen des Islam, der jüngeren, einfacheren und wahrhaftigeren Schwesterreligion. Die katholische Kirche ist wegen des schändlichen Gehabes der Scheinheiligkeit und der Heuchelei der Progressisten schon lange nicht mehr in der Lage, sich dem Sittenverfall entgegenzustellen. Die Toleranz gegenüber der Homo-Ehe, Schwangerschaftsabbrüchen oder der Frauenarbeit sind dafür beredtes Zeugnis. All dies gilt es unmissverständlich und entschieden abzulehnen. Nach Meinung der Diges dürfen wir nicht länger die Augen vor der unumstößlichen Tatsache verschließen, dass das abendländische Europa nicht mehr fähig sei, nachdem es einen solchen Grad der abscheuerregenden Verwesung erreicht habe, sich selbst zu retten. Ebenso wenig, wie es das antike Rom im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung vermochte. Der massive Zustrom von Einwanderern mit einem traditionellen kulturellen Hintergrund, der noch geprägt ist von natürlichen Hierarchien, der Unterwerfung der Frau sowie dem Respekt vor den Alten, ist eine historische Chance für die moralische und familiäre Wiederaufrüstung Europas. Sie allein wird dem alten Kontinent die Aussicht auf ein neues, goldenes Zeitalter eröffnen. Ich werde immer anerkennen, dass das christliche Mittelalter eine große Kultur gewesen ist, deren künstlerische Leistungen im Gedächtnis der Menschen ewig lebendig bleiben werden. Doch diese Kultur hat nach und nach an Boden verloren, hat Kompromisse mit dem Rationalismus eingehen und darauf verzichten müssen, sich die irdische Macht zu unterwerfen. Auf diese Weise ist sie allmählich zugrunde gegangen. Und warum das? Gott hat es so entschieden. Loiseleur. Am nächsten Morgen fand ich unter den Briefen einen mittelgroßen Umschlag von der Université de Paris Quatre Sorbonne. Ich war zum Festakt für Jean-François Loiseleur anlässlich dessen Berufung zum Professor an der Universität eingeladen. Loiseleurs wissenschaftlicher Verdienst besteht einzig darin, die letzten Gedichte des Le Comte de Lille ausgegraben zu haben. So hatte er in diesem Bereich, in dem er keinen Konkurrenten hatte, eine gewisse Bekanntheit erworben. Und auch ohne das internationale Format eines Gignac für sich beanspruchen zu können, wurde er regelmäßig zu Vorträgen nach Oxford und St. Andrews eingeladen. Noch nie war mir allerdings jemand begegnet, der so sehr an die Comicfigur eines Gelehrten erinnerte. Lange, graue und fettige Haare, riesige Brille, schlecht sitzende, müffelnde Anzüge. Abgesehen davon war Jean-François Loiseleur der netteste, gutartigste Mensch auf der Welt, dem jede Form von Eitelkeit einfach vollkommen fremd war. Wie hat Rédigé ihn zu überzeugen vermocht? Das Publikum der Veranstaltung setzte sich aus einer Mischung französischer Akademiker und arabischer Würdenträger zusammen. So ziemlich alle Hochschullehrer sind hier. Ja, leicht nachvollziehbar. Sich freiwillig unter die Fuchtel der neuen saudischen Leitung zu begeben, ist in den Augen vieler ein gewissermaßen schändlicher Akt. Sozusagen ein Akt der Kollaboration. Wenn sie sich untereinander versammeln, fühlen sie sich hingegen stark. Sie machen sich gegenseitig Mut. Und sie empfinden eine große Befriedigung, wenn sie die Gelegenheit haben, einen neuen Kollegen in ihren Kreis aufzunehmen. Plötzlich stand mir Loiseleur von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Jean-François? Ja. Er hat sich verändert. Ohne gänzlich präsentabel zu sein, hat sein äußeres Erscheinungsbild deutliche Fortschritte gemacht. Seine zwar immer noch langen und fettigen Haare sind jetzt andeutungsweise gekämmt. Jacke und Hose seines Anzugs haben fast dieselbe Farbe. Und es schmückt sie kein einziger Fettfleck und kein Zigarettenbrandloch. Oh mein Gott. Man hat den Eindruck, dass eine weibliche Hand in ihrem Leben zu wirken begonnen hat. Ja, richtig. Ich habe den Schritt gewagt. Schritt? Merkwürdig, das hatte ich mir früher nie vorstellen können. Aber eigentlich ist es sehr angenehm. Übrigens freut mich, Sie wiederzusehen. Und Sie? Wie geht es Ihnen? Sie sind verheiratet, wollen Sie sagen? Ja, ja. Verheiratet, so ist das. Eigentlich sehr merkwürdig, nicht wahr? Ein einzig Fleisch. Aber sehr gut. Und Sie, wie geht es Ihnen? Er könnte ebenso gut erklären, dass er Junkie geworden ist. Oder ein begeisterter Skifahrer. Nichts wäre überraschender. Verheiratet mit einer Frau? Ja, schon. Eine Frau. Sie haben eine für mich gefunden, eine Studentin im zweiten Studienjahr. Und ich habe mir vorgestellt, dass er mit 60 Jahren noch jungfräulich ist. Loiseleur wurde schließlich von einem Kollegen weggeführt. Einem alten kleinen Exzentriker, der einen ähnlichen Typus verkörpert, aber viel reinlicher. Ob die alle? Kurz darauf entdeckte ich Redigé inmitten einer kleinen Gruppe. Ich muss sie jetzt wohl Herr Minister nennen. Ach, wie ist es in der Politik? Es muss ganz schön anstrengend sein. Ja, was man sich erzählt, ist auf gar keinen Fall übertrieben. Ich war an Machtkämpfe in einem universitären Umfeld gewöhnt, aber das ist eine Stufe höher. Abgesehen davon ist Monsieur le Président wirklich ein bemerkenswerter Mensch. Ich bin stolz, mit ihm zusammenzuarbeiten. Redigé berichtete davon, dass die Verhandlungen mit dem Libanon und Ägypten gut vorangingen. Auch zu Libyen und Syrien, wo Ben Abbes seine persönlichen Freundschaften mit den Muslimbrüdern vor Ort wiederbelebt hatte, waren erste Kontakte geknüpft worden. Ben Abbes versucht ganz einfach, innerhalb von weniger als einer Generation und nur auf diplomatischem Wege, das noch einmal herzustellen, wofür das Römische Reich Jahrhunderte benötigt hat. Und das alles ohne jedes weitere Hinzutun erweitert um die großen Territorien Nordeuropas. Von Estland über Skandinavien bis nach Irland. Jetzt verstehe ich, was Tanner mit seinem Vergleich von Ben Abbes und Kaiser Augustus an jenem denkwürdigen Abend in Lod gemeint hat. Darüber hinaus hat er ein Gespür für die Kraft der Symbole. Weshalb er plant, den Vorschlag für eine EU-Richtlinie mit dem Ziel einzureichen, den Sitz der Kommission nach Rom und den des Parlaments nach Athen zu verlegen. Ach ja. Es gibt nur wenige Erbauer von Imperien. Es ist eine schwierige Kunst, Nationen zu einen, die durch Religion und Sprache getrennt sind, sie für ein gemeinsames politisches Projekt zu begeistern. Außer dem Römischen Reich fällt mir nur noch, allerdings in einem kleineren Maßstab, das Osmanische Reich ein. So. Napoleon hätte zweifellos die notwendigen Eigenschaften besessen. Seine Behandlung der jüdischen Angelegenheiten war bemerkenswert. Und im Verlauf seiner ägyptischen Expedition hat er bewiesen, dass er ohne weiteres dazu in der Lage war, auch mit dem Islam umzugehen. Napoleon. Und ja, es ist möglich, dass unser Präsident Ben Abbes aus demselben Holz geschnitzt ist. Ich fühlte mich wohl in diesem ätherischen, beflügelnden Ambiente höflicher Konversation unter gebildeten Menschen. Ich habe Ihr Buch gelesen. Ah, es freut mich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Für mich war dieser kleine Versuch der Vereinfachung, um eine breite Leserschaft zu erreichen, durchaus ungewohnt. Ich hoffe, Sie fanden es klar. Oh ja, insgesamt sehr klar. Obwohl es trotzdem einige Fragen bei mir aufgeworfen hat. Durch das Fensterkreuz vor uns konnte man die in kaltes weißes Licht getauchten Säulengänge und die Kuppel der Kapelle, die Richelieu hatte erbauen lassen, sehen. Auch ein großer Staatsmann, Richelieu. Was er für Frankreich geleistet hat, ist beachtlich. Die französischen Könige waren manchmal ziemlich mittelmäßig. Es waren die Zufälle der Genetik, die sie dazu machten. Aber die großen Minister, die durften es nicht sein. Auf keinen Fall. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass ich von unserem Herrn Präsidenten besessen bin. Aber selbst Richelieu bringt mich wieder auf ihn zurück. Denn ebenso wie Richelieu schickt sich Monsieur le Président gerade an, der französischen Sprache einen riesigen Dienst zu erweisen. Mit dem Beitritt der arabischen Länder wird sich das sprachliche Gleichgewicht in Europa zugunsten Frankreichs verschieben. Sie werden sehen, früher oder später wird es einen Richtlinienentwurf geben, der darauf abzielt, das Französische neben dem Englischen zur gleichberechtigten Arbeitssprache der EU-Institutionen zu machen. Aber verzeihen Sie mir, ich rede nur über Politik. Nein, nein, nicht. Sie hätten, sagten Sie vorhin, Fragen zu meinem Buch? Nun ja, es ist mir fast etwas peinlich, aber ich habe natürlich das Kapitel über Polygamie gelesen und wissen Sie, es fällt mir ein wenig schwer, mich als dominantes Männchen zu betrachten. Daran habe ich heute Abend wieder gedacht, als ich auf den Empfang kam und Loiseleur gesehen habe. Ehrlich gesagt, die Universitätsprofessoren... Da irren Sie sich gewaltig. Was dem Menschen seine Vormachtstellung in der Natur sichert, sind weder Krallen, noch Zähne, noch Schnelligkeit. Es ist seine Intelligenz. Ja. Wissen Sie, Wir reden immer recht abstrakt von natürlicher Selektion. Wir versuchen, das Gespräch auf einem angemessen hohen Niveau zu halten. Es ist offenbar schwierig, direkt zu fragen, wie hoch wird mein Gehalt sein? Wie viele Frauen darf ich haben? Beim Gehalt habe ich schon eine ungefähre Vorstellung. Die Anzahl der Frauen ergibt sich mehr oder weniger daraus. Das islamische Gesetz verlangt, dass die Ehefrauen gleich behandelt werden, woraus sich schon gewisse Notwendigkeiten ableiten, und sei es auch nur hinsichtlich der Wohnsituation. Was Sie betrifft, so denke ich, dass Sie ohne große Probleme 3 Frauen haben können. Ach. Aber natürlich sind Sie dazu keineswegs verpflichtet. Da wäre noch eine weitere, nun, das ist jetzt wirklich heikel. Nur keine Scheu. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Die islamische Kleidung hat durchaus ihre Vorteile und die allgemeine Stimmung in der Gesellschaft hat sich ja dadurch auch beruhigt. Aber sie ist dennoch sehr, verhüllend, würde ich sagen. Wenn man nun in der Situation ist, aussuchen zu müssen, kann das einige Probleme hervorrufen. Sie müssen sich nicht genieren, darüber zu sprechen, wirklich nicht. Sie wären kein echter Mann, wenn derlei Dinge Sie nicht beschäftigen würden. Aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie vielleicht merkwürdig finden. Haben Sie wirklich das Bedürfnis zu wählen? Naja, schon. Ich denke doch. Ist Wahlfreiheit nicht irgendwie nur eine Illusion? Man hat beobachtet, dass alle Männer, denen man die Entscheidung überlässt, genau dieselbe Auswahl treffen. Deshalb haben die meisten Kulturen und allen voran die muslimische Kultur die Institution der Heiratsvermittlerinnen eingerichtet. Das ist ein äußerst wichtiger Beruf, der Frauen mit sehr viel Erfahrung und großer Weisheit vorbehalten ist. Als Frauen sind sie natürlich befugt, die Mädchen entblößt zu sehen. Sie müssen das vornehmen, was man fraglos als eine Art Bewertung bezeichnen muss. Sie müssen das körperliche Aussehen der Frauen mit dem gesellschaftlichen Ansehen der zukünftigen Ehemänner in Beziehung setzen. Und ich darf Ihnen versichern, dass Sie bestimmt keinen Grund zur Klage hätten. Nebenbei gesagt, wenn die menschliche Gattung ein klein wenig dazu in der Lage sein sollte, sich weiterzuentwickeln, dann verdankt sie dies ausschließlich der geistigen Formbarkeit der Frauen. Der Mann ist absolut unerziehbar. Ja. Jeder Mann, ob er nun Sprachphilosoph, Mathematiker oder Komponist von 12-Tonmusik ist, trifft seine Fortpflanzungsentscheidung zwangsläufig nach rein äußerlichen Kriterien, die seit Jahrtausenden unverändert geblieben sind. Ursprünglich fühlen sich natürlich auch die Frauen in erster Linie von den körperlichen Vorzügen angezogen, aber mit Hilfe einer entsprechenden Erziehung ist es leicht denn möglich, sie davon zu überzeugen, dass das nicht das Wesentliche ist. Man kann sie beispielsweise dazu bringen, sich von reichen Männern angezogen zu fühlen. Schließlich erfordert es im Vergleich zum Durchschnitt schon ein wenig mehr Intelligenz und Schleue, um Reichtum zu erlangen. Man kann sie sogar in gewisser Weise vom hohen erotischen Wert von Hochschulprofessoren überzeugen. Redigé zeigte sein schönstes Lächeln. Ob er das wohl ironisch gemeint hat? Aber nein, das ist wohl nicht der Fall. Gut. Man kann den Professoren auch ein höheres Gehalt bewilligen, was die ganze Angelegenheit dann doch erheblich vereinfacht. Ob Wasler wohl die Dienste einer Heiratsvermittlerin in Anspruch genommen hat? Aber kann man sich vorstellen, wie mein ehemaliger Kollege Studentinnen anmacht? In einem Fall wie dem seinen ist eine arrangierte Hochzeit offenkundig die einzig mögliche Vorgehensweise. Der Empfang neigte sich dem Ende zu und die Nacht war erstaunlich mild. Ich ging zu Fuß nach Hause. Es werden noch einige Wochen verstreichen, eine Art Anstandsfest. Während der in der Pariser Region die Temperaturen zunehmend milder werden und der Frühling Einzug hält. Und dann werde ich natürlich wieder bei Redigé anrufen. Vor allem aus Feingefühl wird er seine innere Freude ein wenig überspielen. Denn es ist ihm wichtig, sich überrascht zu zeigen, um mir den Eindruck zu vermitteln, es sei mein freier Wille. Er wird wirklich glücklich über meine Zustimmung sein. Dessen bin ich mir sicher. Doch im Grunde steht sie für ihn schon vorher fest und das schon seit langem. Vielleicht sogar schon seit jenem Nachmittag, den ich bei ihm in der Rue des Arènes verbracht habe. Ich habe mich seinerzeit überhaupt nicht darum bemüht, den Eindruck zu verbergen, den die äußerlichen Reize Aishas und die kleinen warmen Teigtaschen Malikas auf mich gemacht haben. Die muslimischen Frauen sind ergeben und gefügig. Damit kann ich fest rechnen. Sie sind ganz in diesem Sinne erzogen worden und im Grunde genommen reicht das, um auf seine Kosten zu kommen. Was die Küche betrifft, so ist mir das recht egal. In dem Punkt bin ich weniger wählerisch als Häusmanns. Aber auf jeden Fall erhalten sie die entsprechende Erziehung, sodass es in der Regel gelingen sollte, zumindest passable Hausfrauen aus ihnen zu machen. Die Feier der Konversion an sich wird sehr einfach sein. Sie wird sehr wahrscheinlich in der großen Pariser Moschee stattfinden, was für alle das Einfachste ist. Angesichts meiner relativ großen Bedeutung wird der Rektor anwesend sein oder wenigstens einer seiner engsten Mitarbeiter. Selbstverständlich ist auch Redigé zugegen. Die Zahl der Anwesenden ist jedenfalls nicht festgelegt. Es sind zweifellos auch noch ein paar gewöhnliche Gläubige da. Die Moschee ist für diesen Anlass nicht geschlossen worden. Und ich muss meinen Übertritt in Gegenwart meiner neuen muslimischen Brüder bezeugen, mit denen ich vor Gott gleich bin. Morgens hat man den Hammam, der normalerweise für Männer geschlossen ist, speziell für mich geöffnet. Mit einem Bademantel bekleidet werde ich durch lange von Säulen mit Rundbögen gesäumte Gänge gehen, deren Wände mit außergewöhnlich fein gearbeiteten Mosaiken verziert sind. In einem kleineren, ebenfalls mit geschmackvollen Mosaiken verzierten und in bläuliches Licht getauchten Raum lasse ich dann das lauwarme Wasser langsam, sehr langsam über meinen Körper fließen, bis er gereinigt ist. Anschließend werde ich die neue Kleidung anziehen, die ich mir gekauft habe. Hierauf werde ich den großen Saal betreten, in dem der Ritus stattfindet. Um mich herum herrscht Stille. Bilder von Sternbildern, Supernovas, Spiralnebeln werden in meinem Kopf herumschwirren. Auch Bilder von Quellen, unberührten Wüsten und riesigen, fast völlig ursprünglichen Wäldern. Nach und nach werde ich der Großartigkeit der kosmischen Ordnung gewahr werden. Dann werde ich mit ruhiger Stimme die Formel sprechen, die ich klanglich auswendig gelernt habe. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Was übersetzt bedeutet: Es gibt keinen Gott außer Gott. Und Mohammed ist sein Gesandter. Und das ist schon alles. Fortan bin ich ein Muslim. Der Empfang an der Sorbonne wird dann sehr viel länger dauern. Redigé wird sich zunehmend auf seine politische Karriere konzentrieren. Er ist kurz zuvor zum Außenminister ernannt worden, weshalb er kaum noch Zeit hat, sich seiner Aufgabe als Universitätspräsident zu widmen. Allerdings ist es ihm ein Anliegen, persönlich die Rede anlässlich meiner Amtseinführung zu halten. Und ich weiß, ich bin mir absolut sicher, dass er eine ausgezeichnete Rede vorbereitet hat und es ihm eine große Freude ist, sie zu halten. Alle meine Kollegen sind anwesend und alle tragen ihre Talare, denn die saudischen Behörden haben kurz zuvor das Tragen dieser Prunkgewänder wieder eingeführt. Unmittelbar vor meiner Antwortrede, die traditionsgemäß sehr kurz ausfällt, werde ich gewiss ein letztes Mal an Miriam denken. Sie wird, das ist mir bewusst, ihr eigenes Leben unter Bedingungen führen, die sehr viel schwieriger sind als die meinen. Ich werde mir aufrichtig wünschen, dass ihr Leben glücklich sein mag, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube. Der Cocktailempfang ist dann entspannt und wird sich bis spät in den Abend hineinziehen. Einige Monate später ist wieder Vorlesungsbeginn und natürlich sind die Studentinnen hübsch, verschleiert, schüchtern. Ich weiß nicht, wie sich die Informationen über die Bekanntheit der Hochschullehrer unter den Studenten verbreiten, aber sie verbreiten sich von jeher. Das ist unausweichlich und ich denke nicht, dass sich daran irgendetwas grundlegend verändern wird. Jede dieser jungen Frauen, mag sie noch so hübsch sein, wird glücklich und stolz, von mir auserwählt zu sein und sich geehrt fühlen, mein Bett mit mir zu teilen. Sie sind es wert, geliebt zu werden. Und auch mir wird es gelingen, sie zu lieben. Ähnlich wie es mein Vater einige Jahre zuvor erlebt hat, wird sich mir eine neue Chance bieten. Es ist die Chance auf ein zweites Leben, das nicht besonders viel mit dem vorherigen gemein haben wird. Ich hätte nichts zu bereuen. Sie hörten Unterwerfung von Michel Uhebeck, Teil 3 des Hörspiels von Leonhard Koppelmann. Es spielten Samuel Weiß als François, Wolfram Koch als Joris Karl Heusmanns, Christian Redl als Robert Rediger und viele andere mehr. Aus dem Französischen von Norma Kassau und Bernd Wilczek, Musik von Rainer Römer, Hörspielfassung und Regie Leonhard Koppelmann. Das Ganze war eine Produktion des SWR aus dem letzten Jahr. Samstag in einer Woche betreten wir dann die Opernbühne und zwar in Tancred d'Osts Sweeter Than Roses. Ein Hörspiel, in dem seine beiden Lieben, nämlich die Artussage und die Oper, zusammentreffen. In einer Hommage an den britischen Komponisten Henry Purcell und sein Bühnenwerk King Arthur. Also, Sweeter Than Roses am kommenden Samstag um 21 Uhr im Hörspieltermin hier auf SRF 2 Kultur. Mehr Infos zum Hörspiel sowie viele andere Hörspiele zum Nachhören oder Downloaden, das gibt's im Netz unter srf.ch, Stichwort Hörspiel. SRF 2 Kultur. Herzlich willkommen zur Jazz Collection, Redaktion und Moderation Peter Bührli. Um Grooves wie diesen geht es hier und heute in dieser Stunde. Geschrieben hat ihn der Pianist Joe Sample 1971 für seine Band die Crusaders. Und mein Gast ist ebenfalls Pianist und nicht unwesentlich inspiriert von der Kunst von Joe Sample. Herzlich willkommen, Claude Diallo. Danke. Sie sind mit Jahrgang 81 gut 4 Jahrzehnte jünger als Joe Sample. Was bedeutet er für Sie? Joe Sample war für mich immer dieser Pianist, der im Hintergrund wirkt. Es ist kein Herbie Hancock, kein Keith Jarrett, kein Bill Evans, den man als jungen, ambitionierten Jazzmusiker quasi auscheckt, sage ich mal. Sondern Joe Sample war immer so eine Nebenfigur, die ab und zu erscheint und man sagt, wow, wer ist denn das jetzt? Warum kennt man den nicht besser? Ja, so, ist das eine Position, die Ihnen behagt, so das Wirken aus dem Hintergrund? Ich denke schon, ja. Also wenn man seinen Lebenslauf anschaut, hat er wirklich alle Facetten des Klavierspiels im Griff. Vom Stride-Piano, was wir dann vielleicht später noch hören, zu groovy LA-Studio-Arrangements und ein absolut eigener Sound, auch im Jazz, also Straight-Ahead-Jazz. Wie haben Sie ihn für sich entdeckt? Was war der Auslöser? Ich mag mich sogar noch genau an den Tag erinnern. Es war Sommer 1996 und mein Onkel hat mir eine CD von den Crusaders geschenkt und ich wusste nicht, wer die sind. Und dann habe ich diesen Song Street Life gehört und habe Gänsehaut gekriegt und gesagt, aha, das kann man auch so machen am Klavier. Ja. Wir lassen jetzt uns in dieser Stunde ein bisschen bewegen von den Grooves von Joe Sample und steigen nochmals ein mit dem Klassiker, der die Sendung hier schon ein bisschen angedeutet hat.